Inspirationen und Meditationen für den 2. Januar. Die Musik ist von Klaus Wiese aus seinem Album Sabiha Sabiha. Aus 24 Stunden am Tag für jedermann. Meditation für den Tag. Der Mensch ist so geschaffen, dass er nur die Last von 24 Stunden tragen kann, nicht mehr. Wenn er sich dazu die Jahre aufbürdet, die hinter ihm liegen, und dazu die zukünftigen Tage, so bricht er zusammen. Gott hat dir versprochen, dass er dir die Lasten dieses einzigen Tages tragen helfen will. Wenn du töricht genug bist, wieder die Bürde deiner Vergangenheit aufzunehmen und sie zu schleppen, kannst du wirklich nicht erwarten, dass Gott dir hilft, sie zu tragen. Vergiss also das, was hinter dir liegt, und atme auf in dem Segen jedes neuen Tages. Gebet für den Tag. Ich bete um die Einsicht, dass zum Guten oder zum Bösen die vergangenen Tage zu Ende sind. Ich bitte, dass ich jedem neuen Tag, den kommenden 24 Stunden, mit Hoffnung und Mut entgegensehe. Aus Nimm dir Zeit für dich selbst. Tägliche Meditationen für Frauen, die zu viel arbeiten. 2. Januar, Machtlosigkeit. Ich und machtlos, nein, niemals. Schon das bloße Wort bringt mich dazu, verächtlich die Lippen zu schürzen und jedem menschlichen Wesen, das so etwas behauptet, tiefes Misstrauen entgegenzubringen. Als Frau werde ich nie wieder machtlos sein. Vielleicht glauben die anderen, ich sei machtlos, aber ich werde es nicht sein. Moment mal, dieser Schritt besagt nicht, dass ich als Mensch machtlos bin. Er bringt vielmehr klar zum Ausdruck, dass ich machtlos bin gegenüber meiner Geschäftigkeit. Das aber ist etwas ganz anderes. Denn in der Tat hatte ich das Gefühl, dass mir die Dinge ein wenig über den Kopf gewachsen sind. Und ich bin beunruhigt darüber, dass meine Beziehungen und auch andere Bereiche meines Privatlebens in letzter Zeit sehr gelitten haben. Selbst wenn ich versuche aufzuhören, muss ich feststellen, dass ich es im Grunde nicht kann. Vielleicht muss ich erstmal die Bereitschaft aufbringen, diese Vorstellung des Machtlosseins in Betracht zu ziehen, denn in meinem Leben fehlt etwas. Einfach bereit sein, einmal genauer hinzusehen, ist der erste Schritt. Ich bin fähig, diesen Schritt zu übernehmen. Aus mit meinem Herzen denken. Tägliche Meditationen für Frauen. Wenn ich sehe, wie ein Kind sprechen lernt, wird mir erneut bewusst, dass die Dinge ihre Rätselhaftigkeit verlieren, sobald sie beim Namen genannt werden. Mary Casey. Wenn wir einer anderen Frau von unserer Angst berichten, eine neue Stelle anzutreten, eine Beziehung zu beenden, eine Therapie zu beginnen oder auch nur einem Verein beizutreten, dann gehen wir mit diesen beklemmenden Gefühlen weitaus nüchterner um. Verschweigen wir sie jedoch, so werden sie immer schrecklicher und ergreifen allmählich Besitz von uns. Bald müssen wir dann feststellen, dass wir uns durch unsere Furcht und die daraus resultierenden Schamgefühle gerade von jenen Menschen isoliert haben, die uns helfen können. Jede von uns ist manchmal ängstlich. Wir besitzen jedoch die Fähigkeit, derlei Emotionen in den Griff zu bekommen, wenn wir von jenen Hilfsmitteln Gebrauch machen, die uns in dieser Gemeinschaft angeboten werden. Die Vertrauenspersonen, die Freundinnen und die Gruppentreffen geben uns die Möglichkeit, die eigenen Ängste loszuwerden. Indem wir diese genauer untersuchen und beim Namen nennen, verlieren sie ihre Macht über uns. Außerdem, und das ist genauso wichtig, stellen wir fest, dass die Menschen wirklich verstehen, warum wir uns so fühlen, denn sie waren schon in einer ganz ähnlichen Lage. Wir heben uns von ihnen gar nicht so sehr ab. Aufgrund dieser Einsicht fällt es uns beim nächsten Mal leichter, jemand anders unsere Panik einzugestehen. Vielleicht mache ich einer anderen Frau das schönste Geschenk dadurch, dass ich ihr sage, was mich in Angst und Schrecken versetzt. Wenn ich diese Ängste beim Namen nenne, wird mir leichter ums Herz. Zugleich ist damit auch ihr geholfen, denn durch unsere offene Aussprache fühlt sie sich tiefer mit mir verbunden. Aus Kraft zum Loslassen, tägliche Meditationen für die innere Heilung von Melody Beattie. Gesunde Grenzen. Abgrenzungen sind für unsere innere Heilung lebenswichtig. Gesunde Grenzen setzen und einhalten ist Bestandteil einer jeden Heilungsphase. Sie dienen der Steigerung unseres Selbstwerts und dem richtigen Umgang mit Gefühlen. Wir lernen dadurch, uns wirklich zu lieben und zu achten. Grenzen entstehen in den Tiefen unserer Seele. Sie haben mit dem Loslassen von Schuld- und Schamgefühlen zu tun, sowie mit unseren veränderten Überzeugungen hinsichtlich dessen, was wir verdient haben. In dem Maße, wie unsere Gedanken hier klarer werden, treten auch unsere Grenzen deutlicher hervor. Grenzen unterliegen einem höheren Zeitplan, als wir ihn kennen. Wir setzen dann Grenzen, wenn wir dazu bereit sind und keinen Augenblick früher. Das gilt für alle Menschen. Etwas Magisches geschieht, wenn wir den Punkt erreichen, an dem wir bereit sind, eine Grenze zu setzen. Wir wissen, dass wir meinen, was wir sagen, und auch die anderen nehmen uns ernst. Veränderungen treten ein, nicht weil wir andere kontrollieren, sondern weil wir uns verändert haben. Heute will ich darauf vertrauen, dass ich in dem mir eigenen Tempo lerne, wachse und jene Grenzen setze, die ich in meinem Leben brauche. Diese zeitliche Abstimmung braucht nur für mich richtig zu sein. Oh. aus Kraft zur Selbstfindung, tägliche Meditationen für den Weg zu sich selbst von Melody Beattie. Planen Sie Ihre ganz persönliche Reise. Es ist Ihre Reise, die Sie da unternehmen. Lassen Sie sich durch niemanden davon abhalten und legen Sie auch anderen Menschen keine Steine in den Weg, wenn Sie aufbrechen. Beurteilen Sie die Reisen der anderen nicht und umgekehrt gilt das Gleiche. Jedem steht es frei, die Erfahrungen zu machen, zu denen sich die eigene Seele hingezogen fühlt. Viele von uns haben ihre Reise damit begonnen, dass sie immer nur taten, was andere von ihnen erwarteten. Manche haben auch versucht, anderen vorzuschreiben, welche Abenteuer sie erleben und welche Lektionen sie lernen sollten. Doch am Ende haben darunter alle Beteiligten gelitten. Am Ende waren alle ganz durcheinander. Zu lernen, dass wir einander die nötige Freiheit geben müssen, spielte daher auf unserer bisherigen Reise eine wesentliche Rolle. Jetzt aber sind wir im Begriff, Neuland zu betreten. Packen Sie also Ihre Koffer. Holen Sie Ihre Landkarte hervor. Machen Sie sich keine Gedanken darüber, wohin Sie reisen und was Sie sehen werden. Gehen Sie einfach in die Richtung, die Ihrem ureigensten Gefühl entspricht. Ihre Seele kennt den Weg. Sie spricht leise zu Ihnen mit der Stimme des Herzens, der Weisheit, der Intuition. Lauschen Sie dieser sanften, inneren Stimme, die Ihnen verdeutlicht, dass Sie in Sicherheit sind. Im Verlauf der Reise werden Sie genau den Menschen begegnen, die Sie brauchen und von Ihnen alles Nötige aufnehmen. Jedenfalls sollten Sie, was neue Erfahrungen betrifft, weder sich selbst noch die geliebten Menschen noch die Leute, die Sie mit der Zeit kennenlernen, in irgendeiner Weise einengen. Fangen Sie heute damit an, der Stimme des Herzens zu folgen. Entwerfen Sie Ihre eigene Reiseroute. Erleben Sie das Abenteuer Ihres Lebens. Aus Weisheit für jeden Tag. Tägliche Meditationen für ein Leben in Harmonie von Karen Casey. Eben das ist Lernen. Plötzlich versteht man etwas, das man immer schon verstanden hat, aber auf eine neue Weise. Doris Lessing. Wenn wir uns durch Erfahrungen verändern, ändert sich auch das, was wir wissen. Unsere Erfahrungen fördern inneres Wachstum und Erleuchtung und alle daraus resultierenden Erkenntnisse führen zu neuen Einsichten. Wir sind stets Schüler des Lebens, die mit speziellen, nur für uns bestimmten Fragen und Problemen gesegnet sind. Es liegt eine Freude in dem Wissen, dass das Lernen kein Ende hat und dass jeder Tag uns eine Gelegenheit bietet, allmählich zu dem Menschen zu werden, der wir sein sollen. Um eine Sache besser zu verstehen, müssen wir offen sein für die Ideen der anderen und die Bereitschaft aufbringen, unsere gegenwärtigen Meinungen zu ändern. Wir haben viele Möglichkeiten, von jenen Auffassungen Abschied zu nehmen, über die wir hinausgewachsen sind. Während unseres gesamten Heilungsprozesses haben wir neue Deutungsmöglichkeiten für alte Vorstellungen entdeckt. Auch in Zukunft werden wir den Horizont unseres Bewusstseins beständig erweitern. Jede Situation, jede Person, jede Empfindung, jede Ansicht nimmt jedes Mal, wenn wir mit ihr zu tun haben, eine etwas andere Färbung an. Dieses Wunder rührt daher, dass das Leben unendlich reich und immer wieder neu ist. Jeder Augenblick bietet mir eine Gelegenheit, mich selbst besser kennenzulernen und deutlicher zu verstehen, welchen echten Beitrag ich in meinem Leben leisten muss. Jeder Morgen bringt neue Hoffnung. Meditationen für jeden Tag. Du kannst nicht alle schönen Muscheln am Strand aufsammeln. Du kannst nur ein paar davon mitnehmen. Und je weniger es sind, desto schöner sind sie. Anne Morrow Lindberg. Unser Leben verlangt ständig Entscheidungen. Wir entscheiden uns für bestimmte Vorhaben, für Freizeitaktivitäten, für Freundschaften, die wir pflegen wollen. Nicht selten ergeht es uns so, dass wir selbst von den Dingen, die wir bewusst gewählt haben, einige fallen lassen müssen, weil es uns an Zeit und Energie fehlt. Die vorbehaltlose Hingabe an einzelne Tätigkeiten und wenige Freundschaften, um ganz darin aufzugehen, ist auf jeden Fall besser als ein Interesse, das sich auf dieses und jenes verteilt. Die volle Aufmerksamkeit auf den jeweiligen Augenblick zu richten und alles wahrzunehmen, was er enthält, das macht das menschliche Leben reich. Nur höchste, ausschließliche Aufmerksamkeit kann uns diese Bereicherung bescheren. Die Gaben und Talente, die jeder von uns mitbekommen hat, können wir nur entwickeln, wenn wir sie nutzen, um sie im Leben anderer Menschen wie in unserem eigenen zur Wirkung kommen zu lassen. Wenn wir uns aber nach allen Seiten hin verteilen, ist auch unsere Aufmerksamkeit notwendigerweise aufgeteilt, sodass unsere Talente unausgeschöpft bleiben. Unser Leben ist umso erfüllter im individuellen und kollektiven Sinn, je tiefer unsere Beziehung zu uns selbst, zu unseren Freunden und zu dem ist, was wir tun, sich gestaltet. Ich kann heute nicht überall sein. Ich kann auch nicht die Bedürfnisse jedes Menschen befriedigen, dem ich begegne. Ich will sorgfältig auswählen, wohin ich meine Aufmerksamkeit lenken will. Dann aber will ich sie ganz geben. Aus jeder Tag ein neuer Anfang. Tägliche Meditationen für Frauen. Ich glaube, dass sich wahre Identität in kreativer Aktivität zeigt, die von innen kommt. Paradoxerweise findet man sie, wenn man sich verliert. Eine Frau findet am besten zu sich selbst, wenn sie sich an ihre eigene kreative Aktivität verliert. Anne Morrow Lindbergh. Kreative Aktivität kann vieles heißen. Vögel zu beobachten, Tennis spielen, Handarbeiten, kochen, malen, schreiben und vieles mehr. Kreative Aktivität nimmt uns im Hier und Jetzt völlig in Anspruch und zugleich macht sie uns frei. Wir werden eins mit dieser Aktivität und gleichzeitig macht sie uns stark. Wir wachsen mit wachsender Aktivität. Wir erfahren, wer wir sind, indem wir uns dem Prozess anvertrauen, nicht darüber nachzudenken, wer wir sind. Spiritualität und Kreativität sind artverwandt. Tief in uns wurzelt eine Freude, die eine Nabelschnur zu Gott ist. Kreativität verhilft dieser Freude zum Ausdruck. Ihre Energie durchströmt uns und fließt auf andere über. Wir finden uns und unsere höhere Kraft, indem wir aufhören zu glauben, wir stünden im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Das geschieht, wenn wir uns kreativ betätigen, ob wir ein Bild malen, einen Satz formulieren oder einfach eine Mahlzeit zubereiten. Kreativität ist eine Mitgift. Sie ist eine Dimension des Spirituellen, das uns alle leitet. Ich werde meiner Kreativität heute den vollen Ausdruck verleihen. Aus Licht in der Nacht, ein Buch zur nächtlichen Meditation. Wo soll ich beginnen? Die Welt ist so groß. Ich werde mit dem Land beginnen, das ich am besten kenne, mit meinem eigenen. Aber mein Land ist so groß. Ich fange doch lieber mit meiner Stadt an. Aber auch meine Stadt ist so groß. Am besten beginne ich mit meiner Straße. Nein, mit meinem Haus. Nein, mit meiner Familie. Ach was, ich beginne mit mir. Eli Wiesel. Wie oft haben wir versucht, unsere Umwelt zu verändern, unsere Eltern, einen geliebten Menschen, einen Vorgesetzten. Vielleicht dachten wir, wenn wir jemanden oder etwas ändern, würde es uns besser gehen. Sehr bald jedoch mussten wir einsehen, dass wir nicht in der Lage sind, Menschen, Dinge und Gewohnheiten zu ändern. Wir können nur uns selbst ändern. Aber auch das gelingt nicht von heute auf morgen. Wir dürfen nicht erwarten, dass wir über Nacht zu dem Menschen werden, der wir gerne wären. Unsere Veränderung kann nur schrittweise erfolgen und wir müssen langsam damit beginnen. Wenn wir uns selbst als ein großes, aus vielen Teilen bestehendes Puzzle vorstellen, werden wir begreifen, dass wir uns nur dann in unserer Gesamtheit erfassen können, wenn wir ein Teil an das andere fügen. Habe ich heute versucht, jemanden zu verändern? Wie kann ich mich allmählich selbst ändern? Aus Wirklich leben lernen. Meditationen für jeden Tag von Karen Casey. Ich habe immer etwas direkt vor mir, über das ich nachdenken kann. Auf diese Weise bleibt mein Leben interessant. James Casey. Jims Situation war ein bisschen komplizierter als die der meisten Menschen. Aufgrund ernster gesundheitlicher Probleme konnte er sich nicht frei bewegen. Doch was auf ihn zutraf, gilt für uns alle. Wir brauchen einen aktiven Geist. Wir halten unser Interesse am Leben wach, wenn wir uns in der Welt der äußeren Ereignisse immer wieder engagieren. Dazu müssen wir gewisse Anstrengungen unternehmen. Die Glücklichen unter uns betrachten das als selbstverständlich. Sie genießen es, sich mit Ideen und Leuten auseinanderzusetzen. Aber einige andere stehen vor der Aufgabe, diesen Prozess überhaupt erst in Gang zu bringen und zu fördern. Manchmal machen wir morgens die Augen auf und sind wegen unserer Lebensumstände ganz deprimiert. Das ist nichts Ungewöhnliches. In den letzten Jahren hat sich bei uns vieles geändert. Unsere berufliche Laufbahn ist beendet, viele Freunde sind gestorben. Vielleicht haben wir auch unseren Ehepartner verloren. Oft fühlen wir uns ziemlich einsam. Wir brauchen etwas jenseits unseres Alltags, über das wir nachdenken können. Es hilft, sich daran zu erinnern, dass es einer Reihe von Menschen wesentlich schlechter geht als uns. Wir sollten uns darüber nicht freuen, sondern eher dankbar sein, dass wir im Moment mehr oder weniger wohlauf sind. Wenn Ihnen das Leben heute trostlos vorkommt, dann beschließen Sie, etwas Neues auszuprobieren. Wir wollen nicht unterschätzen, dass wir für die anderen wertvoll sind. Dieser Tag ist der erste meines weiteren Lebens. Ich habe das schon unzählige Male gehört, aber heute nehme ich es mir zu Herzen. Aus »Eine Welt voller Wunder« – tägliche Meditationen für ein Leben in Harmonie von Karen Casey. Probleme. Der Heilige Geist macht alles möglich. Fast täglich fühlen wir uns zumindest einmal überfordert durch eine Situation, eine Aufgabe oder einen anderen Menschen. Eine Zeit lang sind wir fest davon überzeugt, mit dieser Angelegenheit nicht fertig zu werden. Da wir mit dem Kurs gerade erst begonnen haben, verfallen wir oft in alte Gewohnheiten. Oder wir zetteln einen Streit an, um von unserer vermeintlichen Unzulänglichkeit abzulenken. Ein derartiges Verhalten bringt überhaupt nichts. Ja, es führt meistens zum Gegenangriff. Und dann herrscht wirklich Verwirrung. Jetzt wissen wir, dass es andere Möglichkeiten gibt. Wir haben zwar nicht immer die Wahl, und der Schmerz ist Ausdruck unserer menschlichen Bedingtheit. Aber es ist nie zu spät, eine schon tausendfach wiederholte, nutzlose Vorgehensweise noch mitten in der Krise aufzugeben. Kein Problem kann uns entmutigen, wenn wir es mit Hilfe des Heiligen Geistes in Angriff nehmen. Er sieht hinter allem Wirrwarr nichts als Frieden. Auch wir können zu dieser Einsicht gelangen. Deshalb sollten wir keinen Augenblick länger im Chaos verharren. Wenn ich die Hilfe des Heiligen Geistes erbitte, ist für mich heute nichts zu schwierig, zu anstrengend oder zu verwirrend. aus, das Leben neu gewinnen. Tägliche Meditationen zur Überwindung von Trennung und Abschiedsschmerz. Von Ellen Sue Stern. Männer und Frauen kommen zusammen und vereinigen sich, doch jede Seele bleibt mit sich allein. Alice Carey. Als wir zusammenzogen, ob mit oder ohne Trauschein, haben wir geglaubt, dass wir von nun an jemanden an unserer Seite hätten, der mit uns durch dick und dünn ginge. Jetzt stellen wir fest, dass wir wieder allein sind. Wir sind nicht länger Teil eines Paares, sondern vielmehr ein einsames Individuum, das vollkommen auf sich selbst gestellt ist. Doch im Grunde sind wir alle einsam. Jeder, ob alleinstehend, verheiratet, getrennt oder geschieden, ist letztendlich allein. Wenn wir ein schweres Schicksal erleiden oder einen großen Triumph erleben, in Augenblicken der Dunkelheit, des Zweifels und der Entscheidungen wird uns klar, wie einsam wir wirklich sind. Auf gewisse Weise schafft eine Partnerschaft die Illusion der Sicherheit. Diese Illusion ist jetzt zerstört. Wir blicken in den Spiegel und wissen, ob durch dick oder dünn, wir müssen lernen, uns auf uns selbst zu verlassen. Ich habe mich selbst. Aus Loslassen und neuen Atem schöpfen. Tägliche Meditationen, die gut tun. Oh weh, ich werde zu spät kommen. Lewis Carrolls Weißer Hase. Rennen, rennen, rennen. Wie der weiße Hase in Alice im Wunderland. Doch was soll die ständige Hetze? In der übertriebenen Hast, irgendwohin zu gelangen, vergessen wir, wo wir eigentlich hinwollen. Jeder Tag ist ein einziger langer Wettlauf mit uns selber, doch ohne Aussicht, ihn zu gewinnen. Wir können uns gar nicht unseres Lebens freuen, wenn wir ununterbrochen nur weiterhasten. Es ist nötig, dass wir das Tempo verlangsamen und uns Zeit lassen. Wir hätten es verdient, das Leben zu genießen und nicht einfach hindurchzueilen. Wenn etwas wirklich wichtig ist, dann kann ich mir die Zeit nehmen, es wirklich gut zu machen. Aus Mitten im Leben. Tägliche Meditationen zur Selbstbestärkung und inneren Erfüllung. Von Maureen Brady. Oft hilft uns die Imagination, unsere verlorenen Güter zu bewahren. Colette. Welche Vorstellungen könnten uns Halt geben, wenn die Menopause eintritt? Viele von uns haben tatsächlich das Gefühl, beraubt zu werden. Wir können Phasen emotionaler Erregung erleben, Niedergeschlagenheit, Wutausbrüche, Weinkrämpfe, für die es scheinbar keinen Grund gibt. Vielleicht bekümmert es uns, dass die Monate nicht mehr durch den vorhersehbaren Rhythmus der Periode bestimmt werden. Damals kannten wir unseren Körper sehr viel besser als jetzt. Wir wussten um die Unausgeglichenheit davor. Wir kannten die Gelassenheit, die uns überkam, sobald die Menstruation einsetzte. Wir brauchen Symbole der Veränderung. Das Ende des alten Jahres zeugt das Neue. Das Ende unserer gebärfähigen Jahre bringt den Beginn unserer ichfähigen Jahre. Wir gebären Klugheit. Stellen wir uns am Ende dieses Tunnels voller Aufruhr und Unsicherheit eine selbstsichere Frau vor. Eine Frau, die nicht über den Berg ist, sondern auf dessen Gipfel steht. Die Geburt aus einer Perspektive betrachtet und den Tod aus einer anderen. Ich stelle mir Bilder und Symbole vor, die mich in der Phase meiner Transformation stärken und stützen. Aus mit den Jahren wachsen. Tägliche Meditationen, die durch das Auf und Ab des Lebens begleiten. Offenbar haben Sie ein Problem mit Ihrem Alter. Er macht ein großes Theater um sein Alter und sie schweigt sich über ihres aus. Milton Berle. Warum ist es so schwer, sich mit unserer runzligen Haut abzufinden? Wir suchen im Spiegel noch immer die jüngere Version von uns selbst. Wir betrachten unsere Fältchen mit Widerwillen und greifen in der Hoffnung, dass sie sich nicht weiter vertiefen, erneut zur Cremedose. Vielleicht sehen wir das Gesicht unserer Mutter im Spiegel oder bemerken, wie sich unsere Hände in die Hände unserer Großmütter verwandeln. In den meisten Fällen reagieren wir auf diese Veränderung mit akuten Ängsten. Um die 50 herum bemerken wir unausweichlich kleine Erschlaffungen, die früher nicht da waren. Fältchen und Runzeln machen sich breit. Diese Veränderungen sind besonders dann schwer zu akzeptieren, wenn wir unserem jugendlichen Körper große Bedeutung zugemessen haben. Warum sehen wir in unseren Fältchen und Runzeln keine wohlverdienten Auszeichnungen? Warum sehen wir nicht in jeder Falte die Spur unserer Lebenserfahrung? Warum schätzen wir unsere Fältchen nicht als Zeichen unserer sich entwickelten Persönlichkeit? Heute werde ich mein Alter wie ein schönes Leinenkostüm tragen und mich genauso geben, wie ich mich fühle. Ich lebe gerne. Tägliche Meditationen der Zuversicht und inneren Stärkung von Caroline Adams Miller. Der Tag bleibt ein Tag, ob du nun aufstehst oder nicht. John Chardy. Es gibt Tage, an denen man sich einfach nicht zum Aufstehen aufraffen kann, weil es ja eh doch sinnlos ist und ohnehin nichts besser wird. Wenn wir uns entmutigt fühlen oder über unser Leben verärgert sind, können wir resignieren oder kämpfen. Aber wenn wir den Tag bereits zu einer Katastrophe erklären, bevor er überhaupt begonnen hat, sorgen wir dafür, dass die nächsten 24 Stunden tatsächlich sinnlos sind. Wenn wir zwar niedergeschlagen, aber auch entschlossen erwachen, das Beste aus allem zu machen. Öffnen wir uns zumindest der Möglichkeit, dass sich etwas Gutes ereignet, das unsere Stimmung oder unsere Situation verändert. Sobald wir uns für Optimismus entscheiden, stellen wir uns der Unvorhersehbarkeit des Lebens und räumen ein, dass die Chancen für einen guten Tag ebenso hoch sind wie die für einen weniger guten. Versuchen Sie heute, möglichst hoffnungsfroh aus dem Bett zu steigen, und denken Sie daran, dass eine positive Einstellung wie ein Magnet für alles Positive wirkt. Ich rechne fest damit, dass mir heute Gutes widerfährt. Aus mit mir selbst in Harmonie. Weibliche Spiritualität für jeden Tag. Von Diane Mary Child. Der spirituelle Weg. Ein behütetes Leben kann auch ein wagemutiges Leben sein. Denn echter Wagemut entsteht in unserem Innern. Eudora Welty. Als behütete Erstgeborene war ich begeistert, als ich diesen Kommentar in Eudora Weltys Autobiografie las. Lange Zeit hatte ich Mut und Kühnheit mit Heldentaten und absoluter Selbstständigkeit verbunden. Jemand, der allein einen hohen Berg erklomm, kam mir wagemutig vor. Als ich älter wurde, erkannte ich, dass die spirituelle Suche, der echte Wagemut, in unserem Innern beginnt. Es erfordert ungeheuren Mut, die hektische Aktivität des täglichen Lebens aufzugeben, nach innen zu blicken und bereit zu sein, was immer wir in uns finden, zu akzeptieren und zu verbessern. Ich finde den Mut für den Weg der Spiritualität in mir selbst. Dieser Mut ist oft nicht nach außen hin sichtbar, obwohl er viel stärker ist als der Mut, den ich für physische Taten aufbringen muss. Aus The Secret, das Praxisbuch für jeden Tag, von Rhonda Byrne. Um möglichst bald Veränderungen in Ihrem Leben zu erzielen, sollten Sie die Dankbarkeit einsetzen, um energetisch umzuschalten. Wenn Sie Ihre ganze Energie in die Dankbarkeit investieren, werden Sie sehen, dass Wunder in Ihrem Leben geschehen. Um rasch Veränderungen zu erzielen, verpflichten Sie sich dazu, jeden Tag 100 Dinge aufzuschreiben, für die Sie dankbar sind, bis Sie die Veränderung bemerken. Empfinden Sie diese Dankbarkeit. Ihre Kraft liegt in dem Gefühl, das Sie in die Worte der Dankbarkeit legen. Aus Helena Petrovna Blavatsky, Juwelen des Ostens, Meditationen für jeden Tag. Das Herz, das den umherschweifenden Sinnen folgt, verliert sein Urteilsvermögen, so wie der Wind ein Boot auf den Wassern hierhin und dorthin treibt. aus In allem ein innerer Friede, ein Jahresbegleitbuch von Frère Roger Thésée. Wenn es in unserem Leben zu Erschütterungen, ja Zerrüttungen kommt, ist Jesus Christus da. Er wird immer zu uns sagen: Wirst du aufs Härteste bedrängt, bin ich noch unter deiner Verzweiflung. Und ich bin auch in der Tiefe der Hoffnung. Aus Herzenstüren öffnen von Eileen Caddy Findhorn. Mach dir nichts daraus, wenn du in deinem spirituellen Leben anfangs nur mit kleinen Schritten vorankommst. Am Anfang sind alle guten Dinge klein. Die mächtige Eiche beginnt als winzige Eichel. Aus winzigen Samen entstehen die wunderbarsten Pflanzen und herrlichsten Blumen. Durch einen winzigen Samen der Liebe können viele Leben verändert werden. Aus einem winzigen Gedanken des Glaubens und Vertrauens können Wunder über Wunder entstehen. Kleine Dinge wachsen zu großen heran. Sei dankbar für alle kleinen Dinge im Leben. Wenn sie dann wachsen, wirst du für jedes einzelne von ihnen dankbar sein und du wirst deine Dankbarkeit in Worten und Taten ausdrücken. Lass, was innen ist, sich außen ausdrücken. Erinnere dich immer daran, ein dankbares Herz ist ein offenes Herz und es ist für mich viel einfacher, in einem offenen Herzen und durch ein offenes Herz zu wirken. Sag Dank und höre nicht auf, für alles zu danken, damit ich alle Zeit in dir und durch dich wirken und meine Wunder und Herrlichkeiten vor aller Augen hervorbringen kann. Aus Herzblüten, Texte, Aphorismen, Gedichte, Inspirationen für jeden Tag von Sri Chinmoy. Strebsamkeit ist ein glühendes Feuer, das auf geheime und heilige Weise unser Bewusstsein erhebt und uns schließlich befreit. Strebsamkeit, die innere Flamme. Im Gegensatz zu anderen Flammen verbrennt diese Flamme nichts. Sie reinigt, erleuchtet und wandelt unser Leben. Wenn unsere niedere Natur gereinigt wird, hoffen wir, Gottes Angesicht zu sehen. Wenn Erleuchtung in unserer äußeren Natur dämmert, fühlen wir, dass Gott uns nah und vertraut ist, dass er alldurchdringend und allliebend ist. Wenn sowohl unsere niedere als auch unsere äußere Natur zur Verwandlungsflamme wächst, werden wir die Wahrheit erkennen, dass Gott selbst zugleich der innere Führer, die strahlendste Reise und das höchste Ziel ist. Strebsamkeitsfeuer ist augenblickliche Reinigung. Machtvoll reinigt es den schlafenden Körper, das erwürgende Vitale und den zweifelnden Verstand. Aus Die große Sehnsucht unserer Zeit. Jahreslesebuch von Chiara Lubitsch. Ein neues Jahr hat begonnen mit vielen guten Wünschen. Ein trefflicher, tiefer Wunsch, nicht zuletzt unter Christen, könnte lauten: Möge das neue Jahr neues Leben bringen, auf dass wir neue Menschen werden. Es gibt in unserer Zeit eine Sehnsucht, die nur von wenigen wahrgenommen wird. Doch wer den Menschen als Ganzen sieht, wer weiß, woher er kommt und wozu er lebt, der spürt hinter dem verbreiteten Verlangen nach Hilfe und Orientierung, hinter der Not und dem Leid so vieler Menschen in aller Welt, eine verborgene Sehnsucht nach Jesus. Man wünschte, er käme wieder. Jesus muss wiederkommen, in neuen Menschen, in uns. Er soll auch heute durch die Welt gehen und uns zeigen, wie wir seine Worte und Taten wiederholen können. Ja, er möge uns verstehen lassen, wie er heute leben würde, in unserer Zeit, mit all ihren Errungenschaften. Die Welt wartet auf ihn. In dem Wort Jesus findet sich die Antwort auf ungezählte Fragen und Probleme, die uns heute umtreiben. Aus Jeder Tag ein guter Tag. 365 buddhistische Weisheiten, ausgewählt von Vimalo Kulbarz. Das ist der größte Segen, wenn in den Wechselfällen des Lebens das Herz unbewegt bleibt, gelassen, lauter und im Frieden. Sutta Nipata 268. Aus Worte der Liebe und des Lichts, spirituelle Inspirationen für jeden Tag des Jahres, von Elisabeth Constantin. Liebe übermitteln. Gib Liebe, wann immer sich dir eine Gelegenheit dazu bietet. Sei ein Botschafter der bedingungslosen Liebe. Nicht nur mit Worten, sondern auch mit Taten und in Gedanken. Nutze alles, was die göttlich-harmonische Schwingung der bedingungslosen Liebe an Potenzial bietet. Jeden Tag bekommst du unendlich viele Gelegenheiten, dieses heilende Licht weiterzugeben. Halte Ausschau nach ihnen und mache weisen Gebrauch von diesen Möglichkeiten. Ein liebevoller Blick, ein Lächeln, eine helfende Hand oder ein heilender Gedanke kann das Schicksal eines Menschen für immer verändern. Du kannst nie wissen, weil du nicht in der Lage bist, das ganze Bild zu sehen. Auf der anderen Seite wartet Gott geduldig darauf, dass du deine Rolle im göttlichen Plan spielst. Meditation. Bringe deine Aufmerksamkeit ins Kehlkopfchakra. Atme tief ein und erlaube dem rosa Licht der Selbstliebe, dein Kehlkopfchakra auszufüllen und mit Energie zu versorgen. Atme noch einmal tief ein und erlaube dem rosa Licht in dein Herzchakra zu fließen. Stelle nun ganz bewusst eine Verbindung zwischen deinem Herzen und deiner Kehle her. Auf diese Weise sorgst du dafür, dass die Worte, die du sprichst, von deinem Herzen gesteuert werden. Sieh dich selbst bei deinen alltäglichen Verrichtungen. Einkaufen, im Büro arbeiten, zu Hause sein. Dabei sagst du liebevolle und freundliche Worte zu jedem Menschen, den du triffst und mit dem du Zeit verbringst. Jedes Mal, wenn du das tust, hast du ein warmes Gefühl im Herzen. Und während du Liebe gibst, kommt sie hundertfach zu dir zurück. Denk daran, dich zu erden, wieder einzustimmen und selbst zu schützen. Affirmationen. Ich denke Liebe, ich spreche Liebe, ich bin Liebe in Aktion. Wo immer ich hingehe, bringe ich Liebe mit, in Gedanken, Worten und Taten. Ich bin ein Instrument der Liebe Gottes. Ein Kurs in Wundern. Lektion 2. Ich habe allem, was ich in diesem Raum sehe, auf dieser Straße, von diesem Fenster aus, an diesem Ort, die gesamte Bedeutung gegeben, die es für mich hat. Die Übungen mit diesem Leitgedanken sind dieselben wie mit dem ersten. Beginne mit dem, was in deiner Nähe ist, und wende den Gedanken auf alles an, worauf dein Blick gerade fällt. Erweitere darauf dein Blickfeld. Dreh deinen Kopf, sodass, was immer auf beiden Seiten ist, auch einbezogen wird. Dreh dich, wenn möglich, um. Und wende den Leitgedanken auch auf das an, was hinter dir liegt. Mach weiterhin so wenig Unterschiede wie möglich bei der Auswahl dessen, worauf du ihn anwendest. Konzentriere dich auf nichts im Besonderen und versuche nicht, alles in einen bestimmten Bereich einzuschließen, sonst setzt du dich unter Druck. Lass einfach deinen Blick leicht und zügig umherschweifen und versuche, jede Auswahl nach Größe, Helligkeit, Farbe, Material oder relativer Wichtigkeit für dich zu vermeiden. Nimm die Dinge einfach so, wie du sie siehst. Versuche, die Übung mit der gleichen Leichtigkeit auf einen Kopf oder einen Knopf, eine Fliege oder eine Fliese, einen Arm oder einen Apfel anzuwenden. Das einzige Kriterium dafür, dass du den Gedanken auf irgendetwas anwendest, ist einfach, dass dein Blick darauf gefallen ist. Versuche nicht, irgendetwas Besonderes einzuschließen. Aber achte auch darauf, dass nichts ausdrücklich ausgeschlossen wird.